Good morning, life is good. Guten Morgen, das Leben ist schön. Very, very good. Sehr, sehr schön. Okay, let's go back to John chapter 16. Lasst uns wieder zu Johannes 16 gehen. Verse 25. Vers 25. I've spoken to you using figurative language. Ich redete mit euch, indem ich eine bildhafte Sprache gebrauchte. But the time is coming when I will no longer teach you with veiled speech. Aber es kommt die Zeit, in der ich euch nicht mehr mit verschleierter Sprache lehren werde. But I will teach you about the Father with your eyes unveiled. Sondern ich werde euch über den Vater lehren, wenn eure Augen unverhüllt sind. Listen. Hört zu. When you hear the phrase eyes unveiled, what do you think about? Woran denkst du, wenn du den Ausdruck unverhüllte Augen hörst? I think about 2 Corinthians 3. Ich denke an 2. Korinther 3. I think it's either verse 16 or verse 18. Es ist Vers 18. It says this. Dort steht: And we looking with unveiled faces and beholding his glory are being transformed from glory to glory. Wir alle aber, indem wir mit unverhülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn anschauen, wie in einem Spiegel werden verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, nämlich vom Geist des Herrn. So Jesus is saying that I'm going to talk to you about the Father with the eyes unveiled. That means you can see clearly. Jesus sagt, ihr werdet unverhüllte Augen haben, wenn ich euch über den Vater lehre. Das heißt, ihr könnt klar sehen. You see, we have a problem understanding what it means, eyes unveiled. Für uns ist es schwierig zu verstehen, was verhüllte Augen bedeutet. But think about it. Denk darüber nach. There the women wore a veil. Dort trugen Frauen einen Schleier. Like they do today in many Muslim nations. So wie heute in vielen muslimischen Ländern. Now, when the woman walks around with a veil, she can see things. Wenn eine Frau mit Schleier herumläuft, kann sie zwar Sachen sehen, but she can see very clearly. Aber sie sieht sie nicht besonders deutlich. And that is exactly what's happening to Christians who walk under the old covenant. Genau das geschieht mit Christen, die im alten Bund leben. Because when you look at 2 Corinthians chapter 3, the whole context is the old and the new covenant. Denn wenn du dir 2. Korinther 3 anschaust, geht es im gesamten Kontext um den alten und den neuen Bund. And the old covenant has put this veil over us. Und der alte Bund hat diesen Schleier auf uns gelegt. And the disciples also walk with a veil over their eyes. Und auch die Jünger lebten mit diesem Schleier auf ihren Augen. But Jesus said. Aber Jesus sagte. And this is very interesting. Und das ist sehr interessant. He said the time is coming. He didn't say I'm going to do it right now. Dass die Zeit kommen wird. Er sagte nicht, sie ist schon da. Because Jesus did not take the veil off anybody until the work of the cross was finished. Denn Jesus nahm den Schleier von niemandem weg, bevor das Werk am Kreuz nicht vollbracht war. You remember, the veil was not torn from top to bottom until Jesus shouted, "It is finished." Erinnerst du dich? Der Vorhang im Tempel riss nicht entzwei, bevor Jesus nicht "Es ist vollbracht" gerufen hatte. So that's why people were walking around with a veil over the eyes of their hearts. Daher liefen die Menschen mit einem Schleier auf den Augen ihres Herzens umher. But my friends, Jesus promised us that the veil would be taken. Aber mein Freund, Jesus versprach uns, dass der Schleier weggenommen werden würde. So I have a question. Ich habe also eine Frage. How do you read the Bible? Wie liest du die Bibel? How do you read the words of Jesus? Wie liest du die Worte Jesu? Is it all a veiled story to you? Ist alles eine verschleierte Geschichte für dich? Do you know the Bible is not supposed to be a mystery? Weißt du, die Bibel sollte kein Rätsel sein. That only some very few educated people understand. Dass nur wenige gebildete Menschen verstehen. It's not supposed to be like this. So sollte es nicht sein. Because through Jesus himself and his finished work, the veil was removed. Denn durch Jesus selbst und sein vollbrachtes Werk wurde der Schleier entfernt. Now we are supposed to look and see the Father clearly. Jetzt sollen wir schauen und den Vater klar sehen. Look, he said, I will teach you about the Father with your eyes unveiled. Jesus sagte, ich werde euch mit unverhüllten Augen über den Vater lehren. We need to be people that always look at God with eyes unveiled and not have the God of the old covenant. Wir müssen Menschen sein, die Gott immer mit unverhüllten Augen sehen und nicht als den Gott des alten Bundes. It's Jesus that removed the veil. Jesus hat den Schleier entfernt. So what do you see when you look at God? Was siehst du also, wenn du Gott anschaust? Do you see harsh, judging, angry God? Siehst du einen harschen, richtenden, wütenden Gott? Then your eyes are veiled. Dann sind deine Augen verhüllt. Then your heart needs to say this. dann sollte dein Herz sagen: Jesus, that's not how you promised me that I will see the Father. Jesus, du hast mir nicht versprochen, dass ich den Vater so sehen werde. You promised me that I can see him with unveiled faces. So give me the spirit of wisdom and revelation to know you. Du hast versprochen, dass ich mit unverhülltem Angesicht sehen werde. Also gib mir den Geist der Weisheit und der Offenbarung, um dich zu erkennen. I don't want to see a religious God. I want to see my true loving Father. Ich möchte keinen religiösen Gott sehen, sondern meinen wahren, liebenden Vater. And once you begin to see everything about God with unveiled eyes, sobald du anfängst, alles bezüglich Gott mit unverhüllten Augen zu sehen, you will realize that God is not what religion has told us that he is. Dann wirst du merken, dass Gott nicht so ist, wie die Religion es uns gesagt hat. It's so sad that religion puts a huge veil over the heart, over the eyes of your heart. Es ist so traurig, dass Religion einen großen Schleier über die Augen unseres Herzens gelegt hat. But it is so exciting and wonderful that Jesus came to remove that veil. Aber es ist so begeisternd und wunderbar, dass Jesus kam, um diesen Schleier wegzunehmen. So remember. Also denk daran. Jesus wants you to see the Father with unveiled eyes. Jesus möchte, dass du den Vater mit unverhüllten Augen siehst. So you're not supposed to walk around through life and have an image of God that people with veiled eyes see. Du sollst also nicht mit einem Gottesbild herumlaufen, das Menschen mit verhülltem Angesicht haben. What do you see? Was siehst du? When you close your eyes and think about God, what do you see? Wenn du deine Augen schließt und an Gott denkst, was siehst du dann? A harsh, mean, judgmental God. Siehst du einen harten, urteilenden, verärgerten Gott? A father that's always distant. Einen Vater, der immer weit weg ist? A father for whom you can never be good enough. Einen Vater, für den du nie gut genug bist? Then you are seeing God with a veil over your eyes. Dann siehst du Gott mit einem Schleier auf den Augen. Jesus does not want you to live like this. Jesus möchte nicht, dass du so lebst. Jesus wants you to see the Father the way he really is. Jesus möchte, dass du den Vater so siehst, wie er wirklich ist. Remember. Denk daran. The Bible, look what Jesus told us. Schau, was Jesus sagt. I will teach you about the Father with your eyes unveiled. Ich werde euch mit unverhüllten Augen über den Vater lehren. You know, Jesus came to show us the Father. Jesus kam, um uns den Vater zu zeigen. But we are trying to figure out the Father outside of Jesus, so our eyes keep remain veiled. Doch wenn wir versuchen, den Vater ohne Jesus zu erkennen, bleiben unsere Augen verhüllt. So you have to look through Jesus to the Father. Du musst den Vater also durch Jesus anschauen. That's where the veil is removed. Damit wird der Schleier weggenommen. See you tomorrow. Bis morgen.